Es war ein diskussionsreicher Tag in Thüringen. Überall ist das Althaus-Urteil das Thema Nummer eins. Zuerst immer die Frage, ging denn das mit rechten Dingen zu? In einer halben Stunde ist das erledigt worden. Und bei anderen Menschen, da, die sitzen und alles, ja. Und das ist eben der Name, so ein Ministerpräsident oder so. Und dann, die hat ein Auge zugedrückt. Die Linkspartei greift den Unmut auf und hustet vernehmbar. Das Urteil sei für die Bevölkerung nicht nachvollziehbar, sagt der Spitzenmann der Linken Bodo Ramelow. Althaus bleibe ein Phantom. Mehr noch beschäftigt die Frage, was denn das Urteil konkret bedeutet, ob der Ministerpräsident nun vorbestraft ist oder nicht. Zögerlich bemüht sich die Althaus-Stellvertreterin Birgit Dietzel um Klarstellung und beruft sich dabei auf eine Auskunft aus dem Bundesjustizministerium. Man muss sehr klar unterscheiden. Vorbestraft, aber es ist nicht im Register. Und es ist bestraft, ja. Aber Dieter Althaus hat sein Wahlrecht, er ist passiv wie aktiv wählbar. Und damit für die CDU nach wie vor der richtige Mann an der Spitze. Nicht, dass die Partei je Zweifel daran gelassen hätte. Gebetsmühlenartig hatte sie seit dem 1. Januar gesagt, dass sie Althaus will und sonst niemanden, dass er zurückkehre und dass dies alles gut so sei. Diskussionen gab es nicht. Deswegen nun die Erleichterung, dass zumindest der juristische Teil der Geschichte ausgestanden ist. Wir sind froh, dass das Urteil gefällt ist. Es ist ein mildes Urteil. Dieter Althaus hat sich zur Verantwortung bekannt. Und wir ziehen jetzt in den Wahlkampf. Da hat die Opposition schlechte Karten, wie überhaupt in den letzten Wochen. Pietätlos gegen einen Schwerverletzten zu schießen, das macht man nicht. Doch wenn schon einmal der Medienrummel in Thüringen tobt, möchte man auch gerne zur Primetime zu sehen und zu hören sein. Also wiederholt der SPD-Landes- und Fraktionschef Christoph Matschi heute noch einmal seinen Zwischenruf von gestern. Althaus müsse nun sein Gewissen befragen, ob er in der Lage sei, weiter Ministerpräsident zu sein. Das ist keine juristische Frage, sondern hier muss eine politische Entscheidung getroffen werden. Deshalb muss Dieter Althaus jetzt mit sich selbst ausmachen, wie es weitergeht. Auf der Straße dagegen überwiegt die Sympathie. Dass die CDU ihren ersten Mann nächste Woche wieder auf Platz 1 der Landesliste setzen will, finden einige dieser Passanten ganz in Ordnung. Ich habe nichts gegen den Mann, ich habe nichts. Von mir aus kann er wieder gewählt werden. Wenn die christlichen Parteien sich an ihr eigenes Credo halten würden, dann würden sie den Mann schnellstens verschwinden lassen. So einfach ist das. Das ist seine Arbeit und jeder andere würde seine Arbeit auch normal weitermachen. Ja, nicht als wenn nichts passiert wäre, sicherlich mit den Hintergedanken. Das ist immer, aber das hat ja keinen Einfluss auf seine Arbeit. Überhaupt nicht. Ich hoffe alles Gute für ihn nicht und dass er weiter im Amt bleibt.